Hello, our friends. Hallo, hallo, hallo, unsere Freunde. There are some scary verses written in a book that we call the Bible. Es gibt ein paar erschreckende Verse in einem Buch, das wir Bibel nennen. There are some Bible verses that are confronting. Ein paar Bibelverse sind konfrontierend. There are statements that are written in the Bible that are uncomfortable. Es gibt Aussagen in der Bibel, die unbequem sind. One of them has to do with contentment. Eine von ihnen hat mit Zufriedenheit zu tun. The Apostle Paul teaches us to be content with what we have. Der Apostel Paulus lehrt uns, dass wir zufrieden sein sollen mit dem, was wir haben. In fact, he even said, if you have food and clothing, be content. Eigentlich sagt er sogar, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann sei zufrieden. One of my great mentors. Einer meiner großen Mentoren. Who's been with Jesus? I think he went to Jesus before I was born. Der bereits zu Jesus ging, bevor ich geboren wurde. Maybe I was a little kid. I don't know. Vielleicht war ich ein kleines Kind. Ich weiß es nicht. But he mentored me through his writing. Aber er war mein Mentor durch seine Schriften. Here's what he said. Er sagte Folgendes. He said we can be wealthy in two ways. Er sagt, wir können auf zwei Arten wohlhabend sein. One by the amount of things we have accumulated. Einmal durch die Menge der Dinge, die wir angehäuft haben. And the others by the amount of things that we desire to have. Oder durch die Menge der Dinge, nach denen wir uns sehnen. If you're content with little, you're very wealthy. Wenn du zufrieden mit wenig bist, bist du sehr wohlhabend. Ooh, interesting way, huh? Interessant, oder? So look. Also schau. Lack of contentment is it's a poison. Ein Mangel an Zufriedenheit ist ein Gift. It takes on a life of itself. Sie nimmt ein Eigenleben an. It's really interesting that Paul and the Bible teaches both sides. Es ist wirklich interessant, dass Paulus und die Bibel beide Seiten lehren. The Bible teaches that God became poor so that we can be rich. Die Bibel lehrt, dass Gott arm wurde, damit wir reich sein können. The Bible teaches that God in his incredible abounding grace towards us. Die Bibel lehrt, dass Gott in seiner unwahrscheinlich reichlichen Gnade uns gegenüber desires that we always have plenty and so much that we can be generous at every occasion. Sich danach sehnt, dass wir immer genug haben, so viel, dass wir in jeder Lage großzügig sein können. The Bible teaches. Die Bibel lehrt. That God gives us everything for our enjoyment, and he talks about wealth. Dass Gott uns alles gibt zu unserem Genuss, und die Bibel spricht über Reichtum. And yet, at the same time, the Bible says, "Be content." Und dennoch lehrt die Bibel gleichzeitig, sei zufrieden. Look, schau. I personally have come to a conviction. Ich persönlich bin zur Überzeugung gelangt. When it comes to material things, wenn es um materielle Dinge geht, that unless you come to a decision in your heart that Paul also came to, dass solange du nicht die Entscheidung in deinem Herzen triffst, zu der Paulus ebenfalls kam, when he said in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens. Als er in Philippe 4:13 sagte, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Now, what context is Paul even saying that? In welchem Kontext sagt das Paulus überhaupt? See, I knew people who refused to study for the test and kept saying, I can do all things through Christ who strengthens me, I will pass the test, and they failed. Ich kenne Menschen, die sich weigerten, für die Prüfung zu lernen, und sie sagten, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich werde die Prüfung bestehen. Und sie versagten. Viele Leute, die den Bibelvers proklamierten, dass sie alles können, und dann versagten sie. So is the Bible not true? Ist die Bibel also nicht wahr? Well, you know what? Whenever your life and the Bible doesn't match, don't question the Bible, question your life. Wann immer dein Leben und die Bibel nicht zusammenpassen, stell nicht die Bibel in Frage, stell dein Leben in Frage. So here's why it doesn't work for them. Hier ist der Grund, warum es für sie nicht funktioniert. Because the context of Philippians 4 verse 13 is very clear. Der Kontext von Philippe 4:13 ist ganz klar. It is being content. Es geht darum, zufrieden zu sein. So here's what Paul is saying. Paulus sagt, he says, I've learned, and look, he had to learn it. Ich habe gelernt. Schau, er musste es lernen. I have learned to be content in everything. Ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. In abundance as well as in lack. In Überfluss genauso wie in Mangel. So Paul learned an incredible secret. Paulus hat ein riesiges Geheimnis gelernt. That means it doesn't matter what circumstances I am in, materially speaking, I have a heart of contentment, and I can do that through Jesus Christ. Das heißt, es ist egal, in welchen materiellen Umständen ich bin. Ich habe immer ein Herz der Zufriedenheit, und ich kann das durch Jesus Christus tun. And you know, it's the same context, only 6 verses further down in verse 19. Und es ist derselbe Kontext, 6 Verse später in Vers 19. Then God, Paul said, and my God will provide all of your needs according to his riches in glory. Paulus sagte, und mein Gott wird für alle eure Nöte sorgen und nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Isn't it crazy? Ist das nicht verrückt? So Paul said, Paulus sagt also, I want to learn to be content with even nothing. Ich habe gelernt, sogar mit nichts zufrieden zu sein. He doesn't say, hey, you must not have anything. Er sagte nicht, hey, du darfst nichts haben. Because in the same context he said, God's going to meet your need according to his riches and glory, which are humongous. Denn im selben Kontext sagt er, Gott wird für deine Nöte sorgen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, der gigantisch ist. You see, contentment is a heart attitude. Zufriedenheit ist also eine Herzenshaltung. There are people who have very little who are very wealthy because they're so content. Es gibt Menschen, die sehr wenig haben und sehr wohlhabend sind, weil sie so zufrieden sind. There are people who have everything and they are not content. They are never happy. They're always chasing more. Es gibt Menschen, die alles haben und nie zufrieden sind. Sie sind nie glücklich und streben immer nach mehr. There are people who once they've lived a certain standard of life, they can never go back down again. Es gibt Menschen, die, wenn sie einmal einen bestimmten Lebensstandard erreicht haben, nie wieder zurückstecken können. I don't want to even think of living like this. Ich möchte noch nicht mal daran denken, so zu leben. So look what happened. Schau, was passiert. Debbie moved to Brazil and we moved into an apartment. Debbie und ich kamen nach Brasilien und zogen in eine Wohnung. Hot all year round, no air condition. Das ganze Jahr war es heiß, keine Klimaanlage. We were totally content. Wir waren total zufrieden. I mean, content. Wirklich zufrieden. We moved to Sao Paulo because we feel that's the right thing to do. Wir zogen nach Sao Paulo, weil wir spürten, dass dies das Richtige war. And we are in a time of fasting. Und wir sind in einer Zeit des Fastens. And God speaks to a prophetic dream to Debbie and wakes me up at 2:30 in the morning and speaks to me the same thing that she's dreamed. Und Gott spricht in einem prophetischen Traum zu Debbie und erweckt mich um 2:30 am Morgen auf und sagt mir dasselbe, was sie träumte. That he wants us now in this season of life to live in a mansion. Dass er möchte, dass wir in diesem Lebensabschnitt nun in einem Herrenhaus leben. So as the doors opened and we moved into this humongous, humongous house. Als die Türen sich öffneten und wir in dieses riesige, riesige Haus zogen, I looked at Debbie and said, schaute ich Debbie an und sagte, I said, sweetheart, do you think after living here we could ever live in a small apartment again? Liebling, denkst du, dass wir, nachdem wir hier gelebt haben, jemals wieder in einer kleinen Wohnung leben können? You know what Debbie said? Weißt du, was Debbie gesagt hat? Not only we can, we will want to. Wir können nicht nur, wir werden es wollen. So look. Also schau. So we've been content in a huge house, we've been content in a small apartment. Wir waren zufrieden in einem riesigen Haus, wir waren zufrieden in einer kleinen Wohnung. And now we're planning to move out of this huge house and move back into a small place. Und jetzt planen wir, aus diesem großen Haus auszuziehen und zurück an einen kleinen Platz zu ziehen. There has never been a place where we were happier or less happy. Es gab nie einen Platz, an dem wir glücklicher oder weniger glücklich waren. Because contentment has to do with your heart. Denn Zufriedenheit hat mit deinem Herz zu tun. I know so many people, once they have a certain standard of living which they have established. Ich kenne so viele Menschen, wenn sie einmal einen gewissen Lebensstandard erreicht haben, den sie etabliert haben. Not only would they be content with a way lower standard. Wären sie nicht nur nicht mit einem sehr viel niedrigeren Standard zufrieden, sondern sie sind noch nicht einmal mit ihrem Lebensstandard zufrieden, der hoch ist. If your heart is not content, it will be a pursuit the rest of your life of trying to find contentment you will never find. Wenn dein Herz nicht zufrieden ist, wirst du für den Rest deines Lebens nach Zufriedenheit suchen und du wirst sie niemals finden. Every true disciple of Jesus needs to learn what Paul learned. Jeder echte Jünger Jesu muss lernen, was Paulus gelernt hat. I can do everything through Christ because I've learned to be content. Ich kann alles durch Christus tun, denn ich habe gelernt, zufrieden zu sein. I found contentment in my heart. I'm happy with Jesus. Ich habe Zufriedenheit in meinem Herzen gefunden. Ich bin glücklich mit Jesus. So now I can do anything. Jetzt kann ich alles tun. That life makes you truly wealthy. Dieses Leben macht dich wirklich wohlhabend. Are you content? Bist du zufrieden? Or do you keep chasing things that will never make you content anyhow? Oder jagst du immer noch Dingen hinterher, die dich doch nicht zufrieden machen? Think about that. Überleg dir das. And thank you for watching. Und danke fürs Zuschauen. Hallo meine lieben Freunde, wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge.